Baby. Was? Mein Baby. Ihr Baby? Es ist 6 Monate alt, wenn ihm etwas passiert. Wo war der Autoschlüssel? Auch im Auto. Ich habe meine Schwiegermutter zum Bahnhof gebracht. Wir haben so lange auf den Zug warten müssen. Er hatte mehr als eine halbe Stunde Verspätung. Als er dann endlich einlief, ging meine Schwiegermutter zum Bahnsteig und ich ging zurück zum Auto. Ich wollte mit der Kleinen nicht unnötig im Regen stehen. Ich habe sie nach hinten in den Sitz. Meinen Mantel und die Tasche habe ich auf den Vordersitz gelegt. Ich war schon eingestiegen und hatte den Schlüssel eingesteckt. Da sah ich erst, dass meine Schwiegermutter ihren Terminkalender vergessen hatte. Er lag vorne auf der Ablage. Sie hat ein paar wichtige Termine in den nächsten Tagen und braucht das Ding unbedingt. Wir hatten vorher noch darüber gesprochen, aber wir hatten das verdammte Ding beim Aussteigen beide nicht gesehen. Und der Zug stand noch am Bahnsteig. Ich bin rasch zurückgelaufen. Es hat nicht mal 3 Minuten gedauert, wirklich nicht. Und als ich wieder auf die Straße kam, da fuhr der Wagen gerade los. Junge Frau, das war sehr leichtsinnig, den Schlüssel im Wagen zu lassen. Das ist Ihnen hoffentlich klar, oder? Ja, mein Baby, ich darf gar nicht daran denken, wenn ihm etwas zustößt. Ach was, da hat nur einer die günstige Gelegenheit genutzt und macht jetzt eine kleine Spritztour im Regen. Haben Sie erkennen können, wer im Wagen saß? Kurzes, dunkles Haar, ein junger Bursche, nehme ich an. Ich sah ihn nur noch wegfahren. Und dann diese Leuchtreklame gegenüber dem Bahnhof, dieses Männchen, das ein Glas Bier nach dem anderen kippt. Der ist bestimmt aus der Kneipe gekommen. Ich darf gar nicht darüber nachdenken. Haben Sie vorher jemanden bemerkt, der da in der Nähe herumlungerte? Nein. Mir ist niemand besonders aufgefallen. Auf der Straße waren ein paar Leute, aber die hatten es alle sehr eilig. Ja, ich habe geschrien, es hat sich niemand darum gekümmert. Tja, so ist das leider heutzutage. Da geht jeder seiner Wege. So, dann geben Sie mir jetzt eine Beschreibung des Wagens, das Kennzeichen, Ihre Personalien und dann werden wir sofort alles Notwendige veranlassen. Ein roter Opel Astra, das Kennzeichen ist BM. Wer kann? H4398. Und Ihr Name? Judy Winkler. Hier, gib das mal gleich in die Fahndung. Ist dringend. Und keine Hetzjagd, ja? Da ist ein kleines Kind im Auto. Ja, sofort. So einen Fall hatten wir schon mal. Ist ein knappes Jahr her. Und da ging es ja ziemlich alles schief, was nur schief gehen kann. So, die Fahndung läuft. Machen Sie sich keine Sorgen. Der kommt nicht weit. Sorgen? Ich mache mir keine Sorgen. Ich habe nur Angst um mein Kind. Haben Sie vielleicht eine Zigarette für mich? Meine sind in der Handtasche. Natürlich. Bitte schön. Danke. Ja. So. Frau Winkler, ich lasse Sie jetzt nach Hause bringen. Sie sollten so schnell wie möglich trockene Sachen anziehen. Sie holen sich einen Schnupfen. Und damit wäre Ihrem Kind nicht geholfen. Kann ich nicht erwarten? Ich kann doch auch gar nicht ins Haus. Der Hausschlüssel ist auch im Auto. So, da rufe ich eben den Schlüsseldienst. Sie können nicht stundenlang in nassen Sachen hier rumsitzen. Stundenlang? Passen Sie auf, das geht schneller, als Sie denken. Wie ist Ihre Anschrift? Waldkaffee. So weit draußen? Wir sind erst vor 2 Wochen eingezogen. So, ich habe schon davon gehört, das Café wurde verkauft. Dann sind Sie wohl die neue Besitzerin? Ihr Mann zu Hause, oder? Mein Mann ist geschäftlich unterwegs. Er ist Vertreter und kommt erst in 2 Tagen zurück. Was sage ich ihm dann? Ach, bis dahin ist alles wieder in Ordnung. Wir finden Ihr Auto und Ihrem Kind passiert schon nichts. So, ich rufe jetzt mal den Herrn Weber vom Schlüsseldienst an. Mistwetter. Also wenn Ihnen kalt ist, Frau Winkler, dann nehmen Sie ruhig meine Jacke, die ist da auf der Rückbank, oder? Danke, geht schon. Sagen Sie,